Naomi aber besaß einen Verwandten ihres Mannes, einen recht vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelechs, namens Boas. Nun sagte einmal die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich will doch aufs Feld gehen und Ehren lesen hinter dem Heer, der mir wohl will. Sie erwiderte ihr, geh, meine Tochter. Da ging sie, kam hin und las auf dem Felde auf hinter den Schnittern her, dabei traf es sich zufällig für sie, dass das Stück Feld dem Boas gehörte, der aus Elimelechs Geschlecht stammte. Da kam eben Boas aus Bethlehem heraus und redete die Schnitter an, Jahwe sei mit euch. Sie erwiderten ihm, Jahwe segne dich. Da fragte Boas seinen Diener, der über die Schnitter gesetzt war, wem gehört das Mädchen da? Der Diener, der über die Schnitter gesetzt war, antwortete und sprach, es ist ein Moabitermädchen, die, welche mit Naomi aus dem Gebiete Moabs zurückgekommen ist. Sie fragte, dürfte ich nicht auflesen und unter den Gaben sammeln hinter den Schnittern her? Und ist dann gekommen und hat ausgehalten seitdem der Morgen anbrach bis jetzt und hat sich nicht ein Weichen Ruhe gegönnt. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter, gehe auf kein anderes Feld zum Auflesen, gehe auch nicht von hier weg, sondern halte dich da zu meinen Mädchen. Behalte das Feld, das sie schneiden, im Auge und folge ihnen, ich habe ja den Knechten Befehl gegeben, dich nicht zu behelligen. Und hast du Durst, so gehe zu den Gefäßen hin und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da warf sie sich mit dem Angesicht auf die Erde nieder und sprach zu ihm, warum erweisest du mir die Gnade, mich anzublicken, während ich doch eine Ausländerin bin? Boas entgegnete und sprach zu ihr, man hat mir alles hinterbracht, was du nach deines Mannes Tode an deiner Schwiegermutter getan hast, und dass du Vater und Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volke gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Jahwe vergelte dir dein Tun, und dir werde voller Lohn von Jahwe, dem Gott Israels, zuteil, unter dessen Fittigen du Zuflucht zu suchen gekommen bist. Sie antwortete, mögest du mir gnädig gesinnt sein, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich nicht einmal einer deiner Mägde gleich bin. Zur Essenszeit aber sagte Boas zu ihr, komm hierher und iss von der Speise und tunke deinen Bissen in den Weinessig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter, und er legte ihr geröstete Körner vor, so dass sie sich satt essen konnte und noch übrig ließ. Als sie nun aufstand, um zu lesen, gab Boas seinen Knechten den Befehl, sie mag auch zwischen den Gaben lesen, und ihr dürft ihr nicht zuleide tun, zieht vielmehr aus den Getreidebündeln Ehren für sie heraus und lasst sie liegen, dass sie auflesen kann, ohne dass ihr sie anfahrt. So lass sie auf dem Felde auf bis zum Abend. Und als sie ausklopfte, was sie aufgelesen hatte, da war es fast ein Eva Gerste. Sie hob es auf, und als sie in die Stadt kam, sah ihre Schwiegermutter, was sie aufgelesen hatte. Darauf zog sie heraus, was sie übrig behalten hatte, als sie satt geworden war, und gab es ihr. Da fragte sie ihre Schwiegermutter, wo hast du heute gelesen und wo gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Nun erzählte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von Jahwe, der sein Erbarmen nicht versagt hat den Lebenden und den Toten. Sodann sagte Naomi zu ihr, der Mann ist unser Verwandter, er gehört zu unseren Lösern. Da sagte Ruth, die Moabiterin, auch hat er ja zu mir gesagt, halte dich nur zu meinen Leuten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Naomi erwiderte ihrer Schwiegertochter Ruth, gut, meine Tochter. Du gehst mit seinen Mädchen hinaus, so kann dir niemand auf einem fremden Feld etwas zuleide tun. So hielt sie sich beim Lesen zu den Mädchen des Boas, bis die Gersten- und die Weizenernte beendigt war, dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter.